herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 34, 2014. Und alles nur ein Spiel ist der Titel dieser Folge. Und es kommt daher, weil es hier in der Folge auch viel um Games geht, mal wieder. Ja, hat schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, ne? Der Ernst war immer hier vorherrschend in letzter Zeit, leider, ne? Aber ich habe gedacht, diesmal ein bisschen lockerer, weil ehrlich gesagt die Nachrichten in dieser Woche, naja, die schlechten, die haben sich ja nicht viel geändert gegenüber der letzten Woche, ja, und die guten, das waren dann das, oder was heißt die guten, die nicht ganz so schlimmen Nachrichten, ja, die haben dann diese Woche die Überhand gewonnen. Und eine davon ist zum Beispiel, obwohl das eine schlechte Nachricht ist, ja, dass Grant, Tori und Carrie die Mythbusters verlassen. Ja, die Mythbusters, eine sehr beliebte Serie, wer die noch nicht kennt, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja. Und genauso beliebt in dieser Serie sind eigentlich die Publikumslieblinge Carrie Byron, ja, die, ich sag immer, die sehr veränderbare Gestalt da drin, ja, also die was diese Carrie mit ihren Haaren und mit ihrem Outfit macht, das ist halt unglaublich. Dann Tori Belleci und Grant Imahara, die sind also quasi die heimlichen Stars der Mythbusters, ja, oder Mythbusters, ja, kann man sagen, wie man will. Die haben mit der Zeit Adam Savage und Jamie Heineman dann doch den Rang irgendwie schon abgelaufen, aber die trennen sich jetzt von der Serie und da wurde auch zum Beispiel von der Carrie getwittert, dass sie eben jetzt aufhören, ja, und dass sie sich bedanken bei den Fans und dass eben Mythbusters jetzt eine andere Richtung nimmt, ja. Und dass es eben ein aufregender Lauf war, da mit zu machen. Also interessant die Aussage, dass die Show eine neue Richtung nimmt. Was jetzt genau die Hintergründe sind von den drei, jetzt bei den Mythbusters aufzuhören, bei dieser sehr erfolgreichen Show, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ja. Aber ehrlich gesagt halte ich es für viel wahrscheinlicher, dass die drei jetzt ihr Glück gerne mal woanders probieren wollen, weil alle drei sind sehr bekannt in den USA und gerade Carrie Byron könnte da durchaus eine interessante Schauspielerkarriere anfangen, finde ich. Ja, wer weiß. Und auch die anderen beiden, die könnten durchaus da auch Erfolg reich sein. Vielleicht können sie auch ihre eigene Show gründen oder vielleicht hat man es sogar schon angeboten, eigene Show in ähnlichem Stil, wo man eben die Gesichter braucht, um einer Sendung eben so einen gewissen Rückhalt zu geben. Also ich finde es zwar auf der einen Seite schade, dass sie die Mythbusters verlassen, aber auf der anderen Seite freue ich mich und hoffe, dass man auch hier bei uns dann eben mehr sieht, was aus den drei wird, beziehungsweise denen ihre Sendung, die es dann gibt davon. Für viele auch eine Spielerei, für andere wieder total ernst, ja, GIF-Bildchen. Ja. Ich glaube, noch nie hat ein Bilderformat die Gemeinde so gespaltet, ja, wie das GIF-Bild. Ja. GIF steht heute ja für Animationen. Ja, also wenn man heute sagt ein GIF, dann meint man damit eine GIF-Animation. Das war früher mal ganz anders. Da war das das einzige vernünftige Format für Internet-Buttons zum Beispiel zu erstellen, die eben von der Grafik her sich nicht verändern. Ja. Bei JPEG hat man immer die Kompressionsprobleme gehabt. Wer in so einer Grafikabteilung gearbeitet hat zu der Zeit, wo beide Formate parallel genutzt wurden, der weiß dann noch, wenn die Grafikerin kommt und sagt, nee, das geht nicht, ja, hier so, da müssen wir ein GIF machen und der Webdesigner sagt dann, ja, dann ist die Seite 2 Megabyte groß, das geht schon mal gar nicht. Ja, und da gab es immer die schönen Streitereien. Aber um Animationen zu machen, das war immer schon so ein, ja, so ein Problem. Nicht jetzt, weil die einen sie hassen, die anderen lieben sie, nein, sondern die vernünftig zu machen. Das war früher so extrem schwer, dass es eben nur wenige gemacht haben, sich die Mühe gemacht haben. Aber Google hat jetzt quasi, naja, Google, ich weiß nicht, ob es Google ist. Also auf jeden Fall kann man jetzt aus YouTube-Videos, ja, super einfach GIFs machen. Und zwar bis zu einer Länge von, ich glaube, 10 Sekunden. Ja, genau. Man kann die Startzeit wählen frei. Und dann macht man einfach, oder dann lässt man einfach hier dieses, dieses machen. Und dann hat man eben diese GIF-Animation aus einem YouTube-Video gemacht. Wie macht man das einfach? Zwischen dem www.youtube.com einfach www.gifyoutube.com, ja, einfach nur GIF einsetzen vorne, wenn man so eine URL hat, und dann kommt man in den entsprechenden Bereich. Also einfacher geht's eigentlich nicht mehr. Und ich finde das so genial, ja, so genial. Ich weiß, wie gesagt, es gibt da durchaus Diskussionen drüber mit den GIFs, aber wer jedenfalls eine GIF-Animation machen will, der kann das jetzt so einfach machen wie noch nie. Und das ist doch eine gute Sache. Ja, VG Media, ja, die werden wohl die letzte Woche nicht ganz so viel Grund zur Freude. Oder die werden nicht so arg gefeiert haben, ja, letzte Woche, denn das Bundeskartellamt hat geradezu der VG Media einen Rüffel verabreicht. Tja, da hätte jetzt keiner gedacht daran, dass es das passiert. Also ich dachte auch, okay, das Bundeskartellamt lehnt eben das ab, was die VG Media fordert, nämlich gegen Google. Ja, und zwar war das ja das absolut Unglaubliche, was aber schon zu vermuten war. Mit dem Leistungsschutzrecht gab es ja ein Hin und Her. Also letztendlich ist das Leistungsschutzrecht umgesetzt worden. Ja, das heißt, normal müsst du Google jetzt für dieses Ausschnitte, ja, Snippets aus Newsartikeln zahlen. Aber Google hat dann gesagt, okay, also wir machen das so, entweder die Anbieter stellen uns das freiwillig kostenlos zur Verfügung und dafür liefern wir denen eben Traffic, ja, oder wir nehmen dann eben den Inhalt nicht in unser Repertoire und zeigen dann eben keine Snippets mehr. Und das ist eigentlich auch die logische Konsequenz, wenn man natürlich etwas zahlen muss und will das nicht und dann nutzt man die Leistung nicht. Das ist ja ein Leistungsschutzrecht. Aber wenn man keine Leistung in Anspruch nimmt, dann sollte man ja auch keine Leistung bezahlen müssen. Die VG Media hingegen hat gedacht, nein, so geht das nicht. Google hat ja eine marktbeherrschende Stellung und deswegen, ja, die müssen uns das schon zahlen und müssen aber auch unsere Snippets zeigen, sozusagen. Ja. Und dem hat jetzt das Bundeskartellamt widersprochen, ja, wie nicht anders zu erwarten war. Ja. Und da wurde zum Beispiel gesagt, die Anknüpfungspunkte für ein eventuell kartellrechtsrelevantes Verfahren von Google beruhen teilweise nur auf Mutmaßungen. Das eigentliche Beschwerdeziel ist unklar und im Gesamten nicht schlüssig. Ein hinreichender Anfangsverdacht ist nicht gegeben. Im Prinzip sieht das Kartellamt dann eben auch keinen Anlass dafür, Google zu zwingen, den Verlagen eben für diese Textsnippets zwangsweise Geld abzunehmen. Und das geht nicht. Ja. Im Gegenteil, ja, das könnte hier ein klassischer Eigentreffer werden, was die VG Media gemacht hat. Denn es wurde tatsächlich gesagt, man stellt sich die Frage, ob nicht auch die VG Media ein verbotenes Kartell sei und behält sich eine entsprechende Prüfung vor. Also das heißt, es könnte vielleicht sogar noch eine Prüfung geben, ob nicht die VG Media illegal ist, statt dem Vorgehen von Google. Und da muss ich sagen, da muss ich Beifall klatschen im Bundeskartellamt. Ja. dass das keine Substanz hat, diese Beschwerde. Ja, man kann ja nicht Leute dazu zwingen, eine Leistung in Anspruch zu nehmen, wenn man die bezahlen muss. Das geht ja nicht. Ja. Es ist einfach unlogisch, sowas. Also das war schon klar, dass das abgelehnt wird, nur dass hier die VG Media eben so richtig knallhart dagegen geschossen hat, das Bundeskartellamt gegen VG Media knallhart geschossen hat. Das ist schon nicht schlecht, und das zeigt auch, dass zeigt vielleicht auch, dass eben diese Medienverlage eben nicht alles machen können. Und mich freut es also. Ja, also das heißt, voraussichtlich wird hier Google keine zwangsweise Abgabe für dieses Leistungsschutzrecht machen müssen, wenn sie die Snippets gar nicht benutzen. Ja. Und die Firmen können dann eben selbst entscheiden, wollen sie bei Google gelistet sein mit den Text-Snippets und eben Leute bekommen Traffic, oder wollen sie es nicht haben. Ja. Und man kann nicht immer nur Geld verdienen mit dem Erfolg von anderer, wenn Google tatsächlich so eine marktbeherrschende Stellung hat, dann nur deswegen, weil Google eben gut ist. Ja, es kann einem zwar nicht, muss einem zwar nicht gefallen, aber wenn man was dagegen machen will, dann muss man eben Alternativangebote auf den Markt bringen. Gerade im Internetbereich ist das absolut möglich. Twitter friert Accounts ein, ja, bei dem Posten von Bildern oder Videos. Ja, bevor jetzt alle so ganz schlimm entrüstet sind, es geht da um die Bilder und Videos von dieser Hinrichtung eines Journalisten, den James Foley. Und also ich muss sagen, auch wenn ich das in diesem eher einen Fall hier jetzt als für richtig empfinde, ja, wirft das noch ein paar Fragen auf, ein paar Probleme. Also erstmal, dass dieses Video, wo dieser Journalist geköpft wird, ja, dass das nicht gezeigt wird, das finde ich richtig. Das sollte nicht gezeigt werden. Nicht nur, weil das natürlich auch Propaganda ist, weil das Angst sät und Hass sät, ja, sondern auch, weil das einfach, das geht nicht. Also ich meine, man muss doch schon irgendwo Grenzen haben, was man noch mit einem guten Geschmack vereinbaren kann, ja, was man noch senden kann, was noch gezeigt werden kann. Und das gilt auch für die Social Media Benutzer und für die Blogger. Man sollte sich schon mal fragen, ob es wirklich notwendig ist, dass man das dann wirklich zeigt. Entsprechend hart reagiert auch YouTube da, indem sie nämlich diese Videos gleich verbietet, aber auch Twitter eben bei Links zu diesen Videos oder zu den Fotos. Ja, werden die entsprechenden Twitter-User gesperrt. Das heißt, der Account wird zwar nicht gelöscht, aber er wird eingefroren, um erstmal zu schauen, wie dann weiter vorgegangen wird. Ja. Und ich muss sagen, hier in dem Fall ist es ganz korrekt so, ja, finde ich gut. Aber es wirft eben die Frage auf, wo ist denn die Grenze, ja, bei Twitter? Ja, jetzt in dem Fall mag das unstrittig sein. Es gibt sicherlich auch noch mehr Fälle, wo das unstrittig ist, dass es gut ist, dass sowas nicht verbreitet wird. Ja. Aber auf der anderen Seite, wo ist denn da die Grenze? Ja. Werden bald noch andere Sachen verboten? Man muss sich immer wieder fragen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Aufstände von Ferguson sieht, in Ferguson, USA, da ist ein Verbot schnell ausgesprochen, ja, für dieses Material zu zeigen. Ja, und wie reagiert dann Twitter? Ja, ist es dann immer noch okay? Wie sieht es aus in anderen Ländern? Ja, wenn zum Beispiel auch hier Beweismaterialien gegen Regime vorgebracht werden, gepostet werden, getwittert werden, Links, Bilder, Videos. Werden die dann auch gelöscht oder gesperrt, diese Accounts, die das machen? Wenn ja, wäre zum Beispiel auch ein Fall, was mir selbst passiert ist, und zwar wegen dem Ukraine-Konflikt. Da hatte ich mich mit jemanden über Twitter, ja, sagen wir mal, habe ich schon heiß diskutiert, ja, und dann sendet der um eben hier irgendwie mir zu versuchen, Angst zu machen und zu zeigen, wie böse doch die Russen sind. Zum Beispiel Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, wie zum Beispiel ein russischer Soldaten geköpfter Feind hat, also den Kopf von einem Feind in der Hand. Ja. Ich habe den Beitrag sofort gemeldet, aber passiert ist da nichts. Ja. Das sind zum Beispiel Bilder, wo ich auch sage, die sind ja hier fast identisch mit dem, was hier vorgeht. Ja, also da, wenn mir hier jemand einen Kopf in dem Bild hier hinhält und das ist kein Fake-Bild, ja, das ist tatsächlich, und dann ist das schon ziemlich heftig. Nur da hat wieder eben nichts gemacht. Und das ist die Frage, ja, wie wird das gemacht? Und da lässt sich natürlich wieder diskutieren, gibt es da wieder eine Mehrfach Deutung, ja, das eine darf man, das andere nicht. Wenn das die und die Gruppierung macht, ist es okay. Wenn es aber der anderen Gruppierung hilft, ja, dann vielleicht nicht. Also ich weiß nicht, da kommt dann schnell der Verdacht auf, dass es dann heißt, naja gut, das ist ja gegen die Russen gerichtet, nur dann ist es nicht so schlimm, dann braucht man keine so großen Maßnahmen hier einzuleiten, ja. Aber wenn dann Amerikaner geköpft wird, dann müssen wir das gleich machen. Das ist nicht so. Wie gesagt, ich bin froh, dass es eben nicht gezeigt wird oder dass eben Twitter so vehement dagegen vorgeht, aber so ein Vorgehen hätte ich mir dann zum Beispiel auch gewünscht gegen den Benutzer, der eben solche Bilder postet mit abgeschnittenen Köpfen, wenn das ein Beweis sein soll, wie grausam die Russen im Zweiten Weltkrieg waren. Naja. Gut. Wenn wir schon von der Vergangenheit reden, ja, 20 Jahre. Was war vor 20 Jahren? Das erste Smartphone, ja, kam auf den Markt und nein, es war nicht Apple. Nein, es war auch nicht Microsoft. Nein, es war auch nicht Nokia, Sony oder sonst irgendein klangvoller Namen, den wir heute haben im Smartphone-Bereich, sondern es war IBM. Genau, IBM war's. Das hier das sogenannte Simon-Telefon auf den Markt gebracht hat. Und ihr werdet es kaum glauben, schon damals konnte man Apps installieren, ja, und auch eine Tastatur gab es inklusive mit einer Tastatur mit Zeichenvorhersage, ja. Also so ähnlich, wie man das heute hat. Und das sieht man mal, wo die Innovation auch dann wirklich liegen, ja, meistens im Hintergrund. Wer hatte zum Beispiel auch oftmals gewusst, wo denn die Anfänge von der grafischen Benutzeroberfläche lagen, ja, bei Xerox, ja, nicht bei Apple, nicht bei Microsoft, sondern eben bei Xerox, einer Firma, die man als normaler Computerbenutzer kaum irgendwie mit einer der größten Erfindungen unserer Zeit im Technikbereich verbinden kann. Ne? Tja. Auf jeden Fall am 16. August 1994 kam das erste Exemplar von einem Simon Personal Communicator, so heißt er genau, auf dem Markt. Und der Begriff Smartphone gab es damals noch nicht. Riesig groß natürlich, ja, wurde als eine Verschmelzung von Mobiltelefon und PDA vermarktet und wurde produziert von Mitsubishi. Klar, IBM hat ja so keine Hardware-Company, wo jetzt hier Telefon baut, aber Mitsubishi hat es dafür gebaut und unglaublich, ja. Natürlich hat sich das Telefon nicht groß durchgesetzt, das weiß man, oder man weiß es eben nicht, schon müsste ich das jetzt erklären, dass die das gemacht haben, ja, schon wüsste es jeder. Aber interessant, auch der Akku, ja, der hielt im Telefoniemodus eine Stunde lang. Eine Stunde lang, ja. IBM hat da auch noch einen zweiten Akku hinzugelegt, ja. Aber eine Stunde. Also, wer heute mal wieder sich über sein Smartphone ärgert, ja, dass es so nur so kurz den Akku hält und dann wieder geladen werden muss, ja, das sollte sich mal das antun. Eine Stunde und dann wieder laden. Juhu. Naja. 16 Megahertz getaktet, ja. Und ein x86 kompatibler Prozessor, immerhin 1 Megabyte Arbeitsspeicher, ja. Und naja. Ja, ihr habt richtig gehört, 1 Megabyte. Das ist kein Gigabyte. Hm? Ja. $3000 knapp kostete das Gerät damals und das dürfte auch. Quatsch, sorry, die Software, die Host-Software für den PC kostete $3000 und der Simon Client kostete $299. Aber da könnt ihr sehen, ihr braucht also insgesamt dazu etwa $3300 und das ist schon ihm so viel, dass das schon allein aus dem Grund so etwas natürlich nicht durchsetzen konnte. Ja. 50.000 Stück, aber immerhin wurden verkauft und ja, damit hat IBM vielleicht ohne es zu wissen das Zeitalter der Smartphones eingeleitet. Ja. Tja, die Gamescom 2014, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich ja gar nichts zu der Gamescom sagen. Letztes Jahr war ich dort und habe beschlossen, dieses Jahr definitiv nicht hinzugehen. Ich habe das letztes Jahr schon ausführlich erklärt. Für mich ist das nur noch ein Haufen Kram, der mich nicht mehr interessiert. Ja, die Leute dort, die Besucher haben sich also radikal geändert. Für mich sind das auch keine normalen Gamer mehr, sondern nur noch Lifestyle-Fetischisten, ja, und Casual-Kram und Leute, die auch mal was kostenlos abgreifen wollen und vielleicht ein paar Stars dort sehen wollen, die auch mal auftreten. Und das hat der Atmosphäre also durchaus einen starken Schock versetzt. Jetzt sind dieses Jahr auch weniger Benutzer gekommen. Ja. Die Kölnmesse sagt natürlich, das hängt daran, weil die Tageskontingente etwas verkleinert wurden. Meiner Meinung nach halte ich das nicht für den wahren Grund. Ich denke, dass da schon auch ein paar Leute abgeschreckt sind. Es ist kein großer Verlust, es waren jetzt 5.000 weniger als letztes Jahr, aber dennoch ist ja ein Trend zu sehen. Bisher wurden ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ich hatte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass auch dieses Jahr mehr wieder kommen statt weniger. Aber die Tatsache scheint wohl auch zu sein, dass viele Gamer mittlerweile, also echte Gamer auch mittlerweile sagen, okay, ich gehe da nicht mehr hin, ich spiele das lieber, was dort los ist, ist nicht mehr das, was ich mir so vorstelle. Ja, ich denke mal, da liegt der Hase im Pfeffer. Ich würde nur wünschen, wenn es wieder eine Gamescom gäbe mit vielleicht 20 oder 25 oder 30.000 Besucher. Ja, und das sind dann die echten Gamer. Das wäre cool. Da würde ich auch wieder hingehen. Aber so sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund mehr, das zu machen. Ja, was an News dort rauskam, das hat man auch gesehen. Auch das war meiner Meinung nach dieses Jahr deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Es hat immer wieder an Bedeutung verloren, die Gamescom, bei der eigentlichen Materie. Das hat sich auch letztes Jahr schon gezeigt, obwohl ja die Zuschauerzahlen letztes Jahr noch deutlich gestiegen sind. Aber wirklich Interessantes gibt es eben nun mal nicht mehr auf der Gamescom. Ja. Das ist eben auch ein großes Problem. Also für mich die Gamescom dieses Jahr total unspektakulär herübergegangen, herüber vorbeigezogen. Ja. Und tja, ich denke mal, das wird sich Ihnen auch nächstes Jahr nochmal zeigen, dass da vielleicht der Trend nach unten geht. Ja, die mobile Spielkonsolen, die halten sich doch ganz gut, hat mir der Robert geschrieben, und hat da auch einen Link zu den Neuveröffentlichungen von Zelda-Titeln und so weiter, mit Vorbestellungen und so weiter. Also ich habe ja in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, ja, dass das Ende der Spielkonsolen, der mobilen Spielekonsolen vor allem, ja, bald bevorsteht. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich die Verkäufe stark rückläufig sind bei den mobilen Konsolen, sogar im Hauptkonsolenbereich, also im Heimkonsolenbereich, ist es nicht mehr ganz so ja, schön, wie es früher mal war für die Hersteller. Ja. Aber natürlich, ganz klar, auch die mobilen Spielekonsolen werden sich noch eine ganze Zeit lang halten. Das liegt vor allem an den Marken, an den Produkten. Ja. Wer zum Beispiel Zelda spielen will oder ein Super Mario Game, ja, ein Mario Game oder was weiß ich, Pokémon, ja, oder ähnliches, der kommt eben zum Beispiel an Nintendo nicht vorbei mit seinen Spielkonsolen, ja. Auch bei Sony ist es. Wer zum Beispiel die mobile Version von Uncharted spielen möchte, ja, oder ähnliche Exklusivtitel, der kommt eben auch an der PS Vita, ne, oder PSP eben nicht vorbei. Und das wird sich auch noch eine Zeit lang halten. So ein paar Hardcore-Gamer wird's, ein paar, in Anführungszeichen, paar, ja, wird's immer geben. Das kann auch noch zu guten Verkaufszahlen führen, mal hin und wieder. Ja, definitiv. Nur es ist natürlich so, dass der Markt wegbricht. Ja, die nächste Generation, die wird nicht mehr aufwachsen mit Zelda, mit Mario, mit den anderen Konsolenhelden. Ja, das wird vor allem Nintendo eben treffen. Ja. Und die werden halt eben heranwachsen mit den Games am Smartphone und Tablet. Ja. Und der Markt wird sich sicherlich noch eine ganze Zeit lang halten können, aber der hat keinen Nachwuchs mehr. Ja. Und das merkt man auch. Und die Firmen sind auch in heller Panik schon heute. Das sieht man immer mehr. Und ich habe ehrlich gesagt Angst um Nintendo, weil gerade Nintendo ja von diesen Produktmarken lebt. Ja? Und wenn die nicht mehr aktuell sind in der kommenden Generation, dann ist das Aussterben quasi vorprogrammiert. Ja? Während Sony und Microsoft mit ihren Konsolen ja jetzt nicht unbedingt so diese paar Schienen haben, ja, also ich habe jetzt eben Uncharted zum Beispiel gesagt bei Sony, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie was, wo der ganze Erfolg von Sony irgendwie drauf aufbaut, sondern das ist nur ein Spiel, das halt besonders erfolgreich war, ja. Und wenn man das dann eben zum Beispiel auf einer großen Konsole hat, dann will man das auch auf der kleinen Konsole spielen. Auf einer großen Konsole hat Nintendo eben schon Probleme, ja, mit der Wii U ganz massiv sogar. Während eben Sony jetzt mit der PS4 und Microsoft mit der Xbox One schon mal ein bisschen wieder gepunktet haben. Ja, und ja, das ist eben ein großes Problem. Ich möchte nicht in der Haut von den Spielekonsolenhersteller stecken, auf jeden Fall. Aber ich wünsche natürlich, dass es diese Diversität, dass diese Diversität bleibt, weil ehrlich gesagt, gerade in letzter Zeit, wenn ich an der PS3 mal wieder eine Runde zock, ja, da muss ich schon sagen, das ist eben doch noch ein bisschen was anderes. Selbst wenn ich jetzt hier ein großes Tablet habe, ja, oder das Tablet gar an den HDMI-Ausgang des Fernsehers angeschlossen ist, weil die Spiele eben dann oftmals noch ein klein wenig hinterher hinken, ja, weil es eben keine große Zugpferde gibt. Ja. Ich meine, GTA-Titel gibt's schon, aber dann kommt eben GTA 5 raus und es kommt eben nicht auf dem Tablet raus zuerst, sondern es kommt zuerst für die PlayStation 3 und für die Xbox. Und dann war's das. Das sind einfach so ein paar Games, die will ich haben und da muss man dann eben drauf zurückgreifen. Aber wie gesagt, der Markt, die Basis, die kann wegbrechen oder die ist am Wegbrechen. Ja, bei Games können wir eigentlich auch gleich bleiben. Oculus Rift, ja, und Co. Da gab es letzte Woche einen interessanten Artikel auf Heise. Und zwar 6 Gründe, warum Virtual Reality diesmal ein Erfolg wird. Ja. Und hier wird also dargelegt, dass diese Virtual Reality Brille Oculus Rift jetzt also auch wirklich ein kommerzieller Erfolg wird, ein Massenerfolg wird. Und Wir wissen, das ist schon oftmals probiert worden. Ja, vor 20 Jahren hat schon VFX1, ja, und vorher gab es auch schon andere, die das probiert haben, eine Brille auf den Markt geschmissen. Nintendo hat es ganz früh gemacht schon, ja, weit vor VFX1, und da auch da hat sich nichts durchgesetzt. VFX1 hat sich auch nicht durchgesetzt. Alle anderen Versuche sind kläglich gescheitert. Und Oculus Rift soll nun eben herauskommen, und da soll sich dann eben jetzt alles ändern. Warum? Ja, zum Beispiel, weil sie eben günstiger sind. Ja, Preis ist natürlich ein großes Problem, aber ich glaube, das Problem liegt noch woanders. Ich komme aber dann dazu. Dann, die Virtual Reality funktioniert eben nicht nur mit Spielen, ja. Leider hat hier der Redakteur hier, der den Artikel geschrieben hat, leider überhaupt nicht verstanden, was Miku Hatsune ist. Ne? Da steht eine Cyborg-Manga-Frau vor einem, richtig räumlich, richtig echt. Also ich meine, gut, Miku Hatsune ist natürlich schon ein großes Zugpferd. Also wenn man mit Miku Hatsune interagieren kann, wie auch immer, ja, dann wäre das natürlich eine tolle Sache, hier Virtual Reality. Ne? Aber es bleibt trotzdem ein Problem. Es gibt auch andere Sachen, es gibt viele Sachen, was man damit machen kann. Nur das konnte man schon immer mit Virtual Reality machen, ja. Ich sag nur als gern, hier bei Jurassic Park hat sich Steven Spielberg das auch so vorgestellt, dass in der Computer Visualisierung von Daten, ja, 3D Virtual Reality Systeme zum Einsatz kommen, ja, so bei dieser Entwicklung von Dinosauriern, ja, von der gentechnischen Entwicklung. Also, und was ist passiert? Nichts. Das Problem ist eben, dass man es zwar einsetzen könnte, dass es aber eben oftmals nicht praktikabel ist. Dann wurde auch genannt, Virtual Reality funktioniert fantastisch mit Spielen. Ja klar, das sollte ja auch so sein. Ja. Virtual Reality muss keinen Brechreiz verursachen. Da wird nochmal drauf eingegangen, dass das deutlich besser geworden ist. Trotzdem bin ich sehr, sehr skeptisch, weil eben die Leute oftmals ganz verschiedene Seearten haben, ja, und nicht für alle wird das okay sein. Ja. Es wird sogar, denke ich, doch jede Menge geben, die das ziemlich stört und die dann nach kurzer Zeit schon sich zum Beispiel müde fühlen, schwindelig oder sogar das sogar übel wird denen. Ne? Das ist nun mal so, das ist sogar ein Problem mit der Rot-Grün-Brille gewesen. Ja? Wenn man da mal eine Stunde oder 2 Stunden Film geschaut hat und hat dann die Brille abgenommen, dann haben die Augen wirklich eine Stunde gebraucht, bis sie wieder einigermaßen normal funktioniert haben. Ja, die eine Seite hat dann einen Grünstich gehabt, die andere Seite einen Rotstich, und man hat sich manchmal richtig übel gefühlt. Also das ist schon nicht ganz so leicht abzutun, ja. Das Team, stimmt, das ist wohl das einzige Argument, was ich hier sehen kann, positiv, dass es sich durchsetzen könnte, und zwar weil Facebook Oculus VR gekauft hat, ja, und damit natürlich ein riesen ja, Gönner, sage ich mal, dahinter steht. Ja, theoretisch könnte Facebook allein durch seine Marktmacht hier schon was bewirken. Aber die Frage ist, was will Facebook damit? Wo ist die Fantasie von Facebook? Was wird damit gemacht? Ja, und da müssen wir auch erstmal abwarten. Ja. Also wenn ich Cityville auf der Oculus Rift sehen, also das ist nicht unbedingt sehr gut, ja. Oder die Timeline in Virtual Reality ist ja, hört sich als Zukunftsvision ganz gut an, aber ob die wirklich dann so gut ist, wird sich eben zeigen. Ja. Ein Grund, warum es eben zum Beispiel noch nicht in der Datenvisualisierung eingesetzt wird. So, aber der wahre Grund ist meiner Meinung nach, und das negiert fast alle anderen Gründe, die hier aufgeführt wurden, ja, ist, dass man sich so einen Riesenklotz aufsetzen muss, so ein Riesending, wo für Außenstehende es vollkommen lächerlich wirkt. Ja, und das ist einfach ein Problem mit der Bequemlichkeit, das ist ein Problem mit der Öffentlichkeit auch, ja, und es ist auch ein Problem hier gesundheitlich, ja, mit den Augen beispielsweise etc. Nur das Wichtigste wird eben sein, dass sich das Ding keiner aufsetzt. Und vor allem, wenn man dann mit Bekannten spielen will, dann braucht der Bekannte auch so ein Oculus Rift Teil, ja. Heutzutage, also wenn ich mich hier an die Konsole hocke und spielt jemand mit, also ehrlich gesagt, ein Grund, warum sich auch hier selbst das 3D-Fernsehen nicht durchgesetzt hat, wo man doch eigentlich nur recht normal aussehende Brille aufsetzen muss, ja, um ein 3D-Bild zu sehen. Selbst da hat sich das nicht so richtig durchgesetzt, außer ein paar Hardcore-Fans nutzt es niemand, Leute, niemand. Mittlerweile gibt die Industrie auch selbst zu, dass sie sich mit den 3D-Geschichten total verhaspelt hat. 3D, das ist übrigens schon der dritte Versuch mit 3D-Fernsehen und alle, auch wenn der letzte der beste war, alle sind gescheitert. Aus einem ganz einfachen Grund, man braucht noch zusätzlich etwas, um zu schauen, ja. Und hier ist es bei den Spielen eben genauso. Ja, man kann nicht mehr 3, 4, 5 Leute holen oder holen wir 6, 7 Leute, ja, und wir spielen eine Runde und abwechselnd, ja. Und das geht dann so einfach nicht mehr gescheit. Es ist einfach nicht mehr sehr gesellig, sag ich mal so. Manchmal ist es zwar ziemlich wünschenswert, dass man so ein bisschen abgeschotteter ist von der Außenwelt beim Zocken, ja. Deswegen macht man manchmal alles zu, Rollläden runter und alles. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Und ich denke, das ist eben das große Problem, dass die Leute hier eine Hemmschwelle haben. Wenn man sich mal sieht, wenn man sich mal anschaut, alleine schon die Google Datenbrille, ja. Ich meine, das ist ein winzig kleines Teil, das man hier vom Auge hat, ja. Das fällt kaum auf und die Leute machen einen riesen Drama. Guck dir mal den Depp an, ja, und sieht aus, so Geek vom Dienst und so weiter, ja. Hat alles noch einen negativen Touch, aber eins ist klar, ja, wenn der Partner daheim davon nichts hält, ja, und man setzt sich so eine Oculus Rift Brille auf und ist 8 Stunden am Zocken, ja, dann ist aber was geboten. Ja. Da würde ich die Brille aber eher schon mal früher runternehmen und gucken, ob noch jemand da ist in der Wohnung. Naja, gut, also wir werden es mal natürlich beobachten. Vielleicht hat Facebook ja noch einiges geplant, aber naja. Ja, geplant hat auch noch Linus Torvalds was. Will jetzt gar nicht so lange darüber sprechen, weil es eigentlich auch ganz verständlich. Er möchte immer noch Linux auf dem Desktop sehen, ja, weil Linux hat so viel erreicht und da wurde er eben gefragt, was er sich denn noch wünschte und dann sagte er eben, ich möchte immer noch diesen Desktop haben. Ja. Sehr gut. Und er sagt auch, er glaubt eben nicht, dass es ein Kernel-Problem ist, sondern eben eher ein Problem von der Infrastruktur, die eben hinter Linux steht. Und da kann man sicherlich recht geben. Das Problem ist eben Hardware-Treiber und so weiter für normale Leute, die eben einen Desktop nutzen, die wollen nicht hier irgendwas einrichten oder sonst irgendwas. Ja, da muss alles fluppen. Auch wenn es mittlerweile bei den meisten Linux-Distributionen so ist. Also ich meine, Ubuntu, Linux Mint beispielsweise, die installiert man und da funktioniert das. Eigentlich klappt das. Ja. Nur wenn es dann an die Feinheiten geht, da sollte eben noch stark nachgebessert werden. Ich weiß, das ist eben auch die Schuld von den Hardwareherstellern, aber das ist nun mal eine Ausrede, die so nicht zählt. Es ist zwar, die stimmt zwar, aber das ist egal. Ja, als Konsument will man haben, das muss funktionieren. Warum das nicht funktioniert, ist vollkommen irrelevant. Vollkommen. Und genau deswegen, denke ich, ist da auch noch ein Problem. Aber das könnte man in den Griff kriegen. Gut. Und zum Schluss, ja, habe ich schon wieder ein lustiges Video verlinkt, ja, ein South Park Video mal wieder. Ja, neue Games und Konsolen dauern eben nur immer so lange, bis sie rauskommen. Ja, auch das ist vielleicht ein Grund, warum hier das in Zukunft Schwierigkeiten geben könnte. Ja, Smartphones, Tablets, die erscheinen wie Sand am Meer, immer höher, schneller, weiter. Ja, Games fast geschenkt und so. Und ja, es gibt aber Leute, die warten auf ihre Lieblingskonsole, ja, und warten und können dann irgendwann auch nicht mehr warten. Und dann drehen sie durch wie Cartman bei dieser Folge Gott ist tot, heißt die Folge. Und ja, lasst euch durch den Namen nicht verunsichern. Die Szene, die ich verlinkt habe, ist irgendwie bezeichnend. Und irgendwie kann ich dem Cartman doch ziemlich das Nachvollziehen seine Qual, die er hat. Hatte ich früher auch öfters mal. Naja. Ja, Leute, das war's wieder von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur her damit. Ja, Google Plus Rios Wochensicht um der Suche eingeben schon, findet ihr die Seite. Oder ihr schreibt bei Twitter @Rio. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, ryo@thenetcast.com. Auf der Seite dazu findet ihr alle Links und weitere Infos und auch den GBG-Key für die Mail. Und die ist wochensicht.thenetcast.com. wochensicht.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!